zu den Menschenrechten gehören freie Wahlen, zu den Menschenrechten gehören freie Wahlen von unabhängigen Kandidaten, natürlich nicht von den Leuten, die man uns aufzwingt. Zu den Menschenrechten gehört der öffentliche Meinungsstreit, es gehört die Koalitionsfreiheit. Und nun stellen wir eine Hypothese auf und würden annehmen, in freien Wahlen würden die DDR-Bürger ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen und würden sich nun, was ich gar nicht hoffe und was ich sogar befürchte, für die Wiedervereinigung mit einer großen Mehrheit entscheiden. Und ich nehme sogar an, dass diese Entscheidung eine Form der Protestwahl wäre, eine kompensatorische Gegenwirkung gegen die ganzen Enttäuschungen, die man im Stalinismus erlitten hat. Dann müsste das demokratische Westeuropa kommen und sagen, wir erkennen für jeden Staat die freie Wahl an. Zur Selbstbestimmung gehört die freie Wahl. Aber wenn ihr derartige demokratische Entscheidungen trefft, dann erkennen wir die aus einer politischen Zweckmäßigkeit oder aus nationalistischen Gründen nicht an. Nur eine hypothetische Frage, um überhaupt auf den Kern der Dinge zu kommen. Danke für Ihr Zuhören und für Ihre Toleranz. Danke. Das ergänzen, ja. Wolltest du auch eine Frage stellen? Ja, das will ich auch. Achso, aber ich muss das passen. Bitte das Mikro jetzt in Zukunft da drauf lassen, das kostet uns sonst unnötig viel Zeit. Ich glaube, wir können das Mikro auch in die Hand nehmen dann. Meine Frage an alle Diskussionsteilnehmer, also vielleicht nicht nur an Sie vorne, sondern auch alle, die hier sitzen, wäre, ist die Gewalt in diesem Land schon so weit gegangen, dass wir eine Grenze für das zukünftige Europa schon gar nicht mehr uns denken können, nämlich eine für die Menschen überwindbare Grenze, die aber doch darin besteht, dass man in der einen Seite Europas immer noch weiter die Frage verfolgt, wäre für uns ein Sozialismus mit menschlichem Gesicht machbar? Und auf der anderen Seite würde man vielleicht die Frage weiterverfolgen, wäre eine sogenannte freie Marktwirtschaft, die doch sozial ist, machbar? Ich denke, diese Grenze, die zeichnet sich irgendwo immer noch ab. Oder ist diese Grenze schon verspielt, weil eben die Frage nach dem Sozialismus im menschlichen Gesicht aus wirtschaftlichen Gründen schon nicht mehr stellbar ist. Aber ich könnte mir das immer noch vorstellen als eine Veränderung dieser nun absoluten Trennwand, an der bis vor kurzem noch geschossen wird, vielleicht irgendwann noch weiter geschossen wird, man weiß es nicht. Diese Wand muss natürlich so, wie sie ist, weg. Aber ich denke, da müsste was bleiben und weil da was bleiben würde wahrscheinlich, ist auch die Frage nach dem einheitlichen deutschen Nationalstaat ja gar nicht so auf dem Tisch. Das ist meine Frage. Das sind Fragen, die mir auch auf der Seele liegen und ich glaube, es ist genau das, worauf eine Reformbewegung, eine unabhängige Bewegung der DDR, eine Opposition, wie immer man das nennen will, sich schleunigst Antworten suchen muss. Also, dass die Entstalinisierung, die strukturelle Entstalinisierung des Systems endgültig auf der Tagesordnung steht, ist jedem klar. Das ist mit kosmetischen Operationen nicht zu tun, es ist auch klar. Je länger dieser Prozess verschleppt wird, umso geringer werden die Chancen, dass er überhaupt zu sinnvollen Lösungen führen kann. Die Frage ist nur, die zu beantworten ist, wollen wir mit einer Demokratisierung des Systems in der DDR das System ändern oder den Staat abschaffen? Und ich denke, man soll also auf der Ebene des Systems denken, aber nicht auf der Ebene der Existenz des Staates. Also wir müssen zumindest hypothetisch, auch wenn man sich längerfristig manches noch in Europa denken kann, festhalten, dass die DDR sinnvoll eine Identität gewinnen kann und behaupten kann. Das betrifft dann solche Fragen wie Werte des Sozialismus etwa, die hier erhalten werden können. Das ist also ein ganz komplexes Fragenbündel, auf das ich auch keine Antwort parat habe. Aber diese Frage sollte also in Zukunft viel stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Ich würde es aber, wie gesagt, für gefährlich halten, wenn wir, anders als die Polen oder die Ungarn etwa, wobei die natürlich in einer anderen Lage sind, außer dem System der Machtausübung auch den Staat zur Disposition stellen. Das würde ich hier nicht tun. Ja, möglich. Ich finde das heute Abend eine der spannendsten Diskussionen, die ich jemals mitgemacht habe. Und ich fühle mich auch in einer Weise gefordert, wie noch ganz selten in einer Diskussion. Aber das ist ja nun, da sind wir jetzt am Kern, jedenfalls für Sie am Kern. Ich glaube nicht, dass man gleichzeitig die innere Veränderung und die Abschaffung eines Staates wollen kann. Denn wer die Abschaffung will, löst Existenzängste aus. Und diese Existenzängste werden jede Veränderung verhindern. Das heißt, Sie müssen sich da klar werden, was Sie wollen. Und ich will jetzt noch hinzufügen, dass natürlich, und das ist eine Erfahrung, die ich in 40 Jahren Politik jetzt gemacht habe, dass Ängste eben auch dann eine ungeheure politische Realität sind, wenn sie möglicherweise gar nicht begründet sind. Und die Angst vor dem deutschen Nationalstaat mag in gewisser Weise wirklich nicht mehr voll begründbar sein. Und trotzdem ist sie eine politische Realität allererster Ordnung. Das heißt, wir müssen irgendwann, das ist oft ganz schwierig, sogar die Ängste in unsere Rechnung, in unsere politische Rechnung einbeziehen, die wir für unbegründet halten. Und noch mehr die, die wir für begründet halten. Und diese Alternative, dass man nicht gleichzeitig Veränderung eines Staates, Neukonstruktion, und möglicherweise Abschaffung wollen kann. Das halte ich für evident und das ist eine Sache, die Sie entscheiden. Ja, ich meine, ich wollte gerne mal noch etwas ins Spiel bringen, ohne jetzt die Fragen abzulösen. Ich wollte gerne fragen, enthält nicht sozusagen die Konzentration also auf die Menschenrechte, die ja im Moment eigentlich ein ganzes Stück stattfindet, also bei uns hier, enthält die nicht also wirklich eine Chance, weil, wenn ich das richtig sehe, die Menschenrechte schon ein Kompromiss von Werten sind. Also Gewaltverzicht, soziale Gleichheit, individuelle Freiheit. Liegt ja nicht schon ein Kompromiss von Werten vor, der geeignet ist, also das Bestehende zu hinterfragen, ohne jetzt also es in einen konfrontativen Zusammenhang zu bringen. Das ist jetzt also so eine Fragestellung von mir. Darf ich etwas dazu sagen? Natürlich gibt es da eine gute Möglichkeit, aber man muss nicht vergessen, dass diese schon seit der ersten Vertrage der Vereinigten Nationen schon diese Möglichkeit. Und das ist nicht etwas Neues, ist diese Normen und diese Werte sind schon vor langer Zeit festgelegt. Und das bedeutet, dass das alles von der inneren Entwicklung in der verschiedenen Staaten abhängt und nicht von was man von oben auf diplomatischer Ebene entscheidet. Also ich meine, was man ins Spiel Ich meine damit, was man ins Spiel bringen muss. Und damit meine ich auch danach, was wir für eine Aufgabe haben. Also, das ist natürlich der Hintergrund. Und ich meine jetzt mit wir, also nicht wir für hier vorne, sondern ich denke also auch wir als Einzelne, wir als Christen, wir als Mitglieder, also in Gesellschaften oder im Hausbild gesprochen Familie. Ja, bitte. Ich glaube, es ist viel Richtiges und Wichtiges gesagt worden. Ich habe trotzdem ein ganz großes Unbehagen heute Abend. Als die Leute von Basel zurückkamen, von der Europäischen Ökumenischen Versammlung, dann haben sie erzählt, dass sie sich am zweiten Abend, also alle Leute aus Osteuropa, versucht haben zu treffen. Es sind doch fast alle gekommen, von der Sowjetunion bis zur DDR und alle anderen Länder, um dieser Konferenz nicht so ein westeuropäisches Übergewicht zu lassen, wie man es befürchtet hat. Was rauskam war, ein Pole hat gesagt, Osteuropa gibt es nicht mehr. Ein Jugoslawe hat gesagt, wir sind die dritte Welt Europas. Und es kam ganz deutlich raus, oder noch ein Beispiel, die Vertreter von Litauen und Estland hatten das UdSSR auf dem Namensschild durchgestrichen und Estland und Litauen draufgeschrieben. Was deutlich wurde, war, dass alle inzwischen ganz andere Vorstellungen von ihrem Zimmer im Hauseuropa haben und, was vorhin schon gesagt wurde, dass sie sehr stark sich an dem westlichen Vorbild, westeuropäischen Vorbild orientieren. Demgegenüber steht auf der anderen Seite eine Selbstverständlichkeit in Westeuropa, dass die Art und Weise, Politik und Leben in der Welt zu treiben, für völlig selbstverständlich gehalten wird. Und die entspricht genau diesem durch ein Schlüsselloch gucken, wie du vorhin gesagt hast, in Osteuropa. Die Gefahr, die ich dabei sehe, ist, dass wir auf dem besten Wege sind, wieder das Haus Europa zum Herrenhaus der Welt zu machen. Ich denke, dass das wesentlichste Kriterium des Hauses Europa, ob das Ganze nicht auf Sand gebaut ist, sondern für die Zukunft tragen kann, ist die dritte Welt. Wie weit kommt das mit vor? Wie weit haben wir das im Blick? Wie weit wird unser übermächtiger Wohlstand, der ja mindestens im Westen eindeutig, aber auch bei uns, auf Kosten der dritten Welt geht, da, ja, ich denke sogar abgebaut, zugunsten einer gerechteren Weltwirtschaftsstruktur? Das ist mein ganz großes Unbehagen. Und damit hängt irgendwie die Frage zusammen, die in Basel dann auch kam. So haben es Leute etwas erzählt. Was wird eigentlich aus den sozialistischen Idealen? Sind die völlig abgeschrieben? Ich weiß es nicht. Das Thema. Es ist über das europäische Haus geredet worden, die als erstes kam Binnenmarkt, Europa, Westeuropa für uns. Ja. Und es ist für mich eine gewaltige Kraft, die da entsteht, vor der ich auch ein ganzes Stückchen Angst habe. Erstmal für mich als DDR, als Nicht-Teil dieses Marktes, ist eine Macht. Und zweitens war, als die Frage nach der Wiedervereinigung stand, die Tatsache der Statik des Hauses im Zusammenhang mit der Grenze. Ich frage mich, ob das nicht erstmal dieser Binnenmarkt auch eine Abgrenzung ist, ja. Sicherlich notwendig, aber hat auch seine Schattenseiten gegenüber der dritten Welt. Und ich frage mich auch, ob wir nicht jetzt über diese gemeinsame Kultur, die wir im Osten und Westen über fast 2000 Jahre irgendwo haben, ja, diese Abgrenzung überwinden zugunsten einer gemeinsamen Abgrenzung gegenüber der dritten Welt. Und da stellt sich für mich die Frage, ob eine Änderung der Statik des europäischen Hauses nicht auch ursächlich im Zusammenhang steht mit der sozialen Struktur des Weltdorfes. Yes. Des Weltdorfes. Wir haben eine jahrtausend- oder jahrhundertelange Tradition, anderen Leuten aufzuzwingen, wie man Häuser baut. Und irgendwie passt mir das nicht. Das ist mir zu egoistisch. Das Urmenschenrecht ist das Leben und das ist in den Drittweltländern oft nicht mal das gegeben. Willst du gleich weiter? Ich wollte eigentlich nicht Sie hiervon fragen, sondern mehr die, die wir hier sitzen. Wenn Menschen in einem Haus zusammen wohnen, dann ist es möglich, dass der eine mehr oder der andere weniger Geld hat, der eine mehr auf dem Tisch, der andere weniger. Das sehe ich als normal an, das würde mich nicht stören. Aber ich weiß, dass wenn Menschen zusammen wohnen, dass es dann Krach gibt, früher oder später Probleme. Und da denke ich, dass wir hier, wie wir hier sitzen, einfach noch viel zu lernen haben. Ich bin Leipziger, ich habe das Schulsystem hier durchlaufen. Und ich erkenne meine Erziehung wieder in den Bildern hier oben, auf der Galerie, die da etwas versteckt sind. Und wenn wir in der DDR nicht lernen, einen kulturvollen Streit zu führen, vielleicht darf ich mal das Stichwort nennen, dann wird es auch kein europäisches Haus geben, weil man dann sich nur kracht. Ich habe es mit Bedauern festgestellt, dass der kulturvolle Streit irgendwann mal bei uns in der Zeitung stand, und auch von einem SED-Papier die Rede war, aber in der Praxis das nie eine Rolle gespielt hat. Wie stark das in uns ist, zweiter Punkt, Solidarität, da mangelt es bei uns als DDR-Bürger noch unwahrscheinlich stark. Die schwächste Arbeitsgruppe, die ich hier auf dem Kirchentag erlebt habe, war die Arbeitsgruppe Rumänien auf dem Frauenkirchentag. Vielleicht ist das sogar symptomatisch. Ja, was mich interessiert ist, welche Chancen haben eigentlich die sozialistischen Länder bei diesem Bau dieses europäischen Hauses überhaupt zu überleben? Das heißt, Sie hatten das schon in dieser Rede zum 17. Juni vom Bundestag gesagt, dass diese Mauer etwas mit der Statik des europäischen Hauses zu tun hat. Sie hat aber auch was mit der Statik dieses Staates zu tun. Was passiert also? Und die Mauer ist ja bloß ein Merkmal dieses ganzen gewachsenen Systems. Was passiert, wenn das wegfällt? Und da ist bei mir die Befürchtung in letzter Zeit immer stärker geworden, dass dann so gut wie überhaupt nichts mehr bleibt. Dass dann eigentlich sich nur noch eine riesige Wüste auftut. Ich will das mal noch anders erklären. Die sprachen von den Besorgnissen, die sie kennen, der Italiener, der Franzosen, der Spanier, der Engländer, die Besorgnis vor einem deutschen Nationalstaat. Sie kennen also diese Besorgnisse. Wir sind in der Situation, dass wir irgendwelche Besorgnisse, die mit uns und mit dem europäischen Haus zu tun haben, eigentlich gar nicht kennen. Dass die Probleme eigentlich so existenziell sind mittlerweile für den Staat, überhaupt noch irgendwelche Werte zu haben. Dass es auch sehr schwer wird, sich dann in diese Richtung Dritte Welt oder überhaupt Europa zu bewegen. Ist ja so, durch diesen Prozess von Glasnost und Perestroika ist ja nicht so gewesen, dass jetzt, wenn praktisch diese Mullbinden abgerissen werden von diesem Körper, dass der sich nun frei und schön entfalten kann, sondern gerade in der Sowjetunion ist ja sehr deutlich, dass da nun erstmal ungeheuer viel Geschwür und Eider, die jahrzehntelang zugedeckt waren, auch vorkommen. Ist die Frage, was bleibt nun überhaupt übrig? Und ich sehe eigentlich keine Werte, auf die man hier überhaupt bauen kann. Das ist nicht so, dass ich das mit Themen betrachte oder dass ich mich jetzt außerhalb stelle, aber es ist relativ schmerzlich. Ich denke, wir haben das verstanden. Also ich möchte kein Statement sagen, sondern erst hier darauf antworten und hoffe, dass wir auch ins Gespräch kommen. Ich denke, es gibt Werte, die nicht verschwinden werden, und das ist Freiheit und Gleichheit und wie man die verbinden kann. Und die gibt es auch in der DDR, und das hat was mit unserem Sozialismusbild zu tun, das auch in den Gruppen existent ist, die sich gegen diesen Staat hier engagieren oder gegen das System. Ich denke, die Frage steht nicht, Staat oder System, und das möchte ich jetzt begründen. Ich denke, in Westeuropa ist das Hauptinteresse, das die Staaten verbindet, wie können wir uns gegen die Dritte Welt schützen. gegen die Prozesse, die in der dritten Welt ablaufen. Und das heißt, wie können wir unseren Wohlstand halten? Und eine parallele Fragestellung in den osteuropäischen Staaten ist, wie kann man eine Diktatur in eine Demokratie verwandeln? Die Antwort, die es bis jetzt darauf gegeben hat, warten, bis die Amerikaner kommen. Die kann es nicht sein. Und das heißt, wir müssen uns auf Werte berufen, die vielleicht in Westeuropa praktiziert wurden, aber eigene Traditionen und Wurzeln hat. Und ich denke, an der Stelle wird es wichtig, wie wir Deutschen miteinander umgehen. Denn hier ist die Frage der dritten Welt am existenziellsten schon gestellt und behandelt worden in beiden Staaten. Das heißt, auch in der DDR hat man darüber nachgedacht, im Gegensatz zu allen anderen osteuropäischen Staaten, wie man sich zur dritten Welt stellt. Und ich denke, hier in der DDR hat man am wenigsten geglaubt, dass der Ami uns liebt. Ja. Also ich persönlich, ich bin der Meinung, dass das alles gar keine Frage der Systeme oder der politischen Einstellung sind, sondern das ist ganz klar eine Frage der Menschenrechte. Und ich wundere mich, dass das heute eigentlich noch gar nicht angesprochen wurde. Es geht nämlich nicht um die Menschenrechte an sich, sondern es geht um die Unteilbarkeit der Menschenrechte. Ja? Denn wir haben es ja bisher immer so, dass ein System immer beim anderen System das findet, wo die Menschenrechte verletzt werden. Also dass wir uns immer so schön hinstellen und auf die Arbeitslosen und auf die Obdachlosen hinweisen und der Westen der weisen wieder auf unsere Meinungs- und Freiheit hin und dies und jenes. So, und um da objektiv mal ranzugehen, und das ist das, was ich in solchen Foren schmerzlich bemerke, das habe ich zum Beispiel in Halle mal bemerkt, da hat Paul Österreicher gesagt, dass die DDR im Verhältnis der Welt in puncto Menschenrechte gar nicht schlecht dasteht. Und da gab es ein ganz großes Gelächter. So, und ich muss, wie gesagt, sagen, zum Beispiel hier, dass das Brot, es mag klingen, wie es will, dass das Brot 78 Cent hier kostet oder dass ich eben zur Arbeit gehen kann und dass ich eben meine Wohnung habe. Ich muss sagen, es hat lange gedauert, bis ich es habe. Aber das sind Fälle, die werden hier total unter den Tisch gekehrt. Also, ja. Und wie gesagt, und ich brauche mir jetzt auch keine Angst zu haben, wenn meine Kinder unten spielen, dass einer vorbeigeht und die erschießt. So, und da muss ich hier im Kollegen wieder recht geben, solange wie hier die Deutschen immer bloß ihr Deutsches untereinander da gemodelt kriegen und wir wollen es und dies, also die ganze Grenzsache, die Mauer weg und dies und jenes, glaube ich auch nicht, dass da generell im europäischen Rahmen sich was tut. Aber ist egal. Okay. Gut. Bei der Unteilbarkeit der Menschenrechte sieht es aber auch unter uns Basisgruppen schlecht aus. Diejenigen, die sich am lautstärksten um die Menschenrechte kümmern, sind oftmals diejenigen, die ihre individuellen Rechte, oftmals nur ein Recht für sich in Anspruch nehmen wollen und oftmals nur das einzige Recht auszureißen. Es gibt viele andere Rechte, die auch verletzt werden, um die man sich aber gar nicht kümmert. Das sind oftmals soziale Rechte, das sind Kollektivrechte, Rechte, die nur von Gruppen gemeinsam wahrgenommen werden und keine, nicht nur die individuellen Rechte, die natürlich nötig sind. Ich denke an das Recht, sich zu vereidigen, an das Recht, sich zu versammeln, an das Recht, sich zu informieren, gemeinsame Publikationen herauszugeben. Und da sind Möglichkeiten, wo wir auch um unsere Rechte kämpfen können. Man kämpft nicht für das Ausreiserecht, indem man einen Antrag stellt. Da tut man nichts für eine Verbesserung der Situation. Man tut aber etwas, wenn man kollektive Rechte bereits in Anspruch nimmt und so tut, als wären sie bereits legal. Indem man sich einfach versammelt. Ja. Danke, ich soll mich kurz fassen. Und das wäre auch eine Möglichkeit, hier neue Konzepte zu entwickeln und Werte zu suchen, die es wirklich hier zu erhalten gibt. Und dann nenne ich nur als Stichwort einen Wert, der es also gegen den Mammonismus, also der Wert des Geldes, entgegenzusetzen gilt. Der Wert der Zeit zum Beispiel, der Wert der freien Zeit, die ich habe und die nicht der Gier nach Geld behaftet bleibt. Da sind wirklich Potenzen, da können wir vom Christentum lernen, da gibt es Werte, dass man sich also an den Schwächeren orientiert und nicht an denen, die immer reich sind. Dass also nicht diejenigen, die Reichen sind, die das Geld haben, auch die politisch etwas zu bestimmen haben. Das sind Werte, auf die wir zurückgreifen können. Ich mache jetzt, mal einen Vorschlag. Ich gucke mal auf die Uhr, es ist 5:10. Wenn du vielleicht noch was sagst jetzt und wir vielleicht an der Runde jetzt noch eine, ja, nicht abschließende, aber letzte Bemerkung vielleicht noch machen will. Das wäre vielleicht, also wäre jetzt mein Vorschlag, dass damit wir dann in den Zeitverzug kommen und auch die Möglichkeit haben, noch eine Pause zu machen. Ja, also dann eine Pause bis zum nächsten Punkt, ja. Ja, also ich merke, dass es nicht nur mir so geht. Ich wollte eigentlich auch nochmal eine Frage oder indirekt eine Frage stellen. Es ist hier oft das Problem angesprochen worden, die Menschenrechte in der DDR und die Unteilbarkeit der Menschenrechte. Das stimmt. Die Menschenrechte werden bei uns geteilt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Reihe von sozialen Rechten haben, die wir einfach nicht negieren können, nur weil wir andere Rechte nicht sehen. Und was die Frage betrifft, der kollektiven Menschenrechte, der Frage der Versammlungsfreiheit, nun, die Frage habe ich nun mal höchstpersönlich erlebt. Ich habe immer noch einen Strafbefehl in der Tasche, den ich wahrscheinlich nicht bezahlen werde. Aber wo ist denn dann hier das Kollektiv? Wo ist das Kollektiv, wenn ich dann alleine dastehe und die anderen laufen dann weg, weil sie mich ausgesehen und erwischt haben? Das ist eine Frage, die wir uns aufstellen müssen. Und dann habe ich noch eine andere Frage. Wir haben nicht das Recht, dass das, was wir machen, als unbedingt das einzig Richtige zu betrachten. Das Einzige, was wir brauchen, ist der Dialog untereinander, miteinander und füreinander. Und eine andere Lösung kann es für unsere Gesellschaft und für unseren Staat nicht geben. Jede Gewalt oder Gewaltandrohung ist für uns alle miteinander, wie sagst, der Krebsschaden unserer eigenen Idee. Danke. Ich würde gerne dir jetzt so als Letzten das Wort geben. Oder stehst du nur da? Nee, du stehst jetzt so in Wartestellung und ich habe das interpretiert, dass du gleich sofort was sagen willst. Nee. Ich würde eigentlich gerne dann nochmal rückfragen, ob hier jetzt einfach zu dem Gesagten noch ein paar Bemerkungen. Bitte? Ja, also ich meine zu dem. Ja, gut, also mein Vorschlag ist, jeder hat die Möglichkeit, noch was zu sagen. Dann haben wir es schon 10 durch. Ja, ich würde es auch zu den Äußerungen, die ich jetzt gehört habe, Folgendes noch bemerken wollen. Natürlich gibt es auch soziale Menschenrechte, die nicht gegen andere politische etwa ausgespielt werden dürfen. Aber ich möchte bestreiten, dass es ein Menschenrecht ist, ein Brot für 78 Pfennig zu kaufen. Und das müssen wir uns... Und das ist auch meine Antwort auf die Frage, wie sich die Europäer zu den Problemen in der dritten Welt stellen. Ich glaube, wir können das meiste für die drängenden Probleme in der dritten Welt dadurch tun, indem wir dafür sorgen, dass unsere Verschwendungswirtschaft umgestellt wird auf rationale Grundlagen. Was die Frage des Sozialismus anlangt, das ist meine letzte Bemerkung, dann glaube ich, müssen wir uns hüten, irgendwie, also noch in irgendwelchen ideologischen Kriterien zu denken. Es gibt sozialistische Werte, an denen wir festhalten müssen, aber ich glaube nicht an weder an einen reinen Liberalismus, noch an einen reinen Sozialismus, noch an ein reines irgendwie sonst was positives Christentum oder was es an Ideologie alles auch schon in der Geschichte gegeben haben mag, sondern es gibt Werte, dazu gehört zum Beispiel der Wert der Solidarität, der hier auch schon angesprochen worden ist, der gerade in der sozialistischen Tradition in Deutschland sehr lebendig ist.